In mehreren Zweigen der Volkswirtschaft der DVK werden große Erfolge erzielt. Das Vereinigte Eisenhüttenwerk Kimzek lieferte an den Bauplatz der Düngungsstraße tausende Tonnen Stahl und trug zum vorfristigen Bau der Straße bei. Die Funktionäre und Arbeiter verschiedener Fischereibetriebe, der Verwaltung für Meeresfischzucht, des Ministeriums für Fischereiwesen und der weiteren, richteten an mehreren Orten im koreanischen Ost- und Westmeer, die für Meeresfischzucht geeignet sind, Dutzende Netzzuchtanstalten ein und züchten zahlreiche Fische. Nach dem Beginn des 200-Tage-Kampfes machten und führten die Fabriken und Werke des Leichtindustrieministeriums über 500 wertvolle technische Neuerungsvorschläge ein und trugen unter Nutzung von ca. 500 Arten einheimischen Maschinenzubehören und mehr als 130 Sorten Rohstoffen und Materialien zur Produktion von Volkskonsumgütern aktiv bei.